dazu gehört auch einiges von dem, was Sie sagen, dass man da Bescheid weiß. Aber weiß man je genug? Naja, wenn man so autoritär und radikal zum Beispiel von einer Religionsgruppe als den Satan spricht, muss man doch Bescheid wissen. Ja, da hat man sich, glaube ich, auch sehr intensiv damit. Da wissen Sie Bescheid. Wenn ich jetzt die Gegenschiffbare nehme, du hast das Wort Satan beiseite. Ja, Mensch, haben Sie ja gesagt, das ist die Negativität. Nur bleiben über Sagen, Sprache. Ich brauche Hegel nicht. Nur Sprache ist auf die Stange, da ist Hegel. Hegel kann ich nachlesen. Nur die begriffliche Sprache von Hegel ist sehr viel klarer. Aber im Umgang mit Menschen, die mit diesen Dingen sich überhaupt nicht befasst haben, ist der Ausdruck Satan angemessen und richtig. Philosophisch ist der Satan die Negativität, absolute Negativität als Dasein eines Volkes. Würden Sie wollen, dass Deutschland wieder die Weltherrschaft hat? Deutschland hat die Weltherrschaft nie angestrebt, in dem Sinne, wie Sie es verstehen. Der deutsche Geist, ich weiß nicht, nur gesagt. Robert de Beers, der Alexas sah nach Umboldtmann, und da hat er recht, wird in der Welt herrschen, nicht die Welt beherrschen, denn der Geist macht frei. Was ist der deutsche Geist? Der deutsche Geist ist das Bewusstsein, und zwar das philosophisch geläuterte Bewusstsein, dass Gott nicht der Erhabene, der Eifersüchtige ist, der andere Völker vernichten will und sich zu diesem Werk ein Volk auserwählt, damit es die anderen umbringt, sondern wir sind in Gott und Gott ist in uns. Das ist das Deutsche Reich und das sind die Deutschen werden. Na, wir machen ja keinen Gottesstaat. Also, oder werden Sie plötzlich einen Gottesstaat in Deutschland haben? Alle Islamisten. Deutsche Werte sind Gründlichkeit. Ja. So wie sie lang an der Welt ist. Also mit dem Ding, was im Grund steht. Ja. Dass man die Welt gut einrichten will. Was heißt denn der Mut einrichten? Ist die Welt gut einrichten? Ja, das ist eben eine Frage dessen, was man als das Gute erkennt. Ja, aber ist die Welt gut einrichten, nach Ihrem Sinn? Zum Beispiel, du hast nicht eine kleine Handvoll Plutokraten, ein Ausdruck von Kutenhove-Kalergi, die Welt aussaugt bis zum Zusammenbruch, den wir möglicherweise gerade erleben. Wie wollen Sie das verhindern? Ja, indem man den Juden, den Plutokraten, den Bucher nimmt, indem man Kreditgewährung nicht mehr als private Kredite zulässt, wenn man als eine wirtschaftspolitische Maßnahme staatlichen... Da haben Sie doch kein Jude. Wie bitte? Sie haben es doch richtig verstanden. Auch wenn Sie... Man ist doch kein Jude. Nein. Die Juden haben immer auch Nicht-Juden zu ihrer Seite. Dass sie immer sagen können, sind doch gar nicht die Juden, sind doch die... Ne? Aber bei uns ist es gehört die Deutsche Bank den Juden. Nein, Moment, das habe ich ja nicht gesagt. Sondern? Man muss einem Bankinstitut gewähren. Man kann aber jederzeit die Deutsche Bank niederkonkurrenzieren. Gut, das ist nicht stringent. Für jemanden, der gründlich denkt, ist das jetzt nicht stringent. Wir haben gesagt, man nimmt den Bucher weg, indem man den Juden das nicht stört. Die meisten Staaten sind die Geldgeber, also Kredite nehmen Staaten auf. Die meisten Banken sind in ihrer Mehrheit wirklich nicht jüdisch, auch wenn man da den Größenwahn ihrerseits und die Paranoia verfolgt. Also das verstehe ich jetzt nicht. Sehen Sie, das steht schon bei Moses. Und du, jüdisches Volk, das zitieren Sie mir nicht Moses. Zitieren Sie doch. Hören Sie bitte nicht damit wir uns verstehen, weil das jedes Mal passieren. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Hören Sie, was Moses gesagt hat, da unterhalte ich mich mit Moses. Nein, das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, den ich selbst meine. Das bringe ich, indem ich sage, das ist aber ein eigenen Worten. Ich finde das doch spannend. Wir sind doch nicht aus uns heraus in der Welt, sondern wir sind die Zwerge auf den Schultern eines Riesen dessen, was geworden ist. An geistiger Tradition, an Inhalten, an Erkenntnis. Aber dass Sie Moses zitieren, ist paradox. Entweder stehen Sie auch Moses, dann zitieren Sie ihn. Nein. Und wenn Sie meinen, dass Moses ein Teil der Teufel ist, dann zitieren Sie doch um Gottes Willen nicht die Teufel. Herr Friedmann, Sie haben keine Argumente, sondern nur die Unverschämtheit. Ihren Gesprächspartner stellen Sie an, welche zu hindern. Wenn man so sagt, weiß ich, dass ich eine Achillesferse treffe. Gut. Das bin ich jetzt zu lange. Nein. Jeder kann sich überzeugen, wie es hier bleibt, auch in den Fernsehshows. Ich frage mich immer, warum lassen Leute sich das antun und fallen nicht voll über den Mund. Jetzt sage ich Ihnen, warum ich Moses zitiere. Die frage mich, was ist die Gutenheit für mich? Das heißt, nicht mal mit der Frage. Das ist eben genau dieses Prinzip. Und du wirst vielen Völkern leihen, also niemand beugen. Und der Herr wird zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn.

die sind sicherlich Verräter, wenn man bei ihnen einen gewissen Wissensstand voraussetzen kann, bei vielen Büchern. Viele sind aber auch Nichtwissen. Gutmenschen. Glauben die jüdischen Lügen und deshalb sind sie keine Verräter. War Herr Schröder ein Gutmensch oder wusste der, was er tat? Als er zum Beispiel die osteuropäische Erweiterung zugesagt hat und mögliche Beitrittsgespräche mit der Türkei. Also wissen Sie, ich glaube, dass ja Schröder sehr viel wusste, was so seine einfachen Parteimitglieder nichts ist. Und in diesem Sinne ist ja Herr Schröder im Anschein nach, ich müsste dann die Fakten prüfen, ein Verräter. Mhm. Ja? Das gilt auch für die anderen führenden Politiker, die ja mit glanzbedürftigen Dingen konfrontiert sind. Frau Merkel. Müssen sie ihre Amtsdienlichkeit auch. Sie müssen nach Amerika gehen. Und dann wird schon klar gemacht worden, was bedeutet, dass Deutschland, das Deutsche Reich den Krieg verloren hat. Da wissen Sie Bescheid. Wie würden Sie das denn rückgängig machen wollen? Man kann nichts rückgängig machen. Man kann es nur in die Zukunft hinein gestalten. Also Europa bleibt auch bei Ihnen im Deutschen Reich? Nein. Sehen Sie, diese ganzen Verträge bis hin zu Maastricht sind für das Deutsche Reich nicht verbindlich, denn das Deutsche Reich hat sie nicht geschlossen. Aber sind wir zurück? Nein, nicht zurück, sondern wir gestalten die Zukunft Europas der Grundlage dessen, was heute unsere Interessen sind. Zu welche Grenzen haben Nationalstaaten in Europa sich als solche? Welche Grenzen hat Deutschland? Deutschland hat die Grenzen, sagen wir mal, von 1871, 1937, könnte ich das ausrufen. Was dann letzten Endes realisiert wird, ist eine Frage der Macht. Das Recht ist eindeutig auf der Seite des Deutschen Reiches. Dazu gehören die von Polen annektierten Gebiete. Dazu die gehören sie von Russland. Ja, selbstverständlich. Und von Russland auch. Ja, wenn es denn überhaupt möglich ist, dem Interesse einer das Leben sichernden Politik. Aber die sagen, das wollen wir nicht mehr rückgängig machen. Müssen sie es dann kriegerisch holen? Damit sie die Macht hätten? Sehen Sie, es gibt das Recht zu Krieg und Frieden. Und wenn Unrecht geschehen ist, wie wir auch geworden sind, dann haben wir das Recht, dass wir das zurücktun. Ob wir es denn dann tun, das ist eine Frage. Aber Sie würden theoretisch sagen, Deutschland hat heute, wie auch wie Sie davon träumen, wenn es ein deutsches Reich gibt, Deutschland hat das Recht, einen Krieg zu beginnen, um seine Gebiete in Polen und Russland zurückzuholen. Jeden Zweifel. Erzählen Sie mir noch mal ein bisschen aus Ihrer Zeit mit Bader und Enslin. Was ist da so mit Ihnen passiert? Sehen Sie, das waren Menschen. Für die war nicht das Wohlleben, die Bequemlichkeit, ein normales Berufsdasein das Entscheidende, sondern die waren irgendwie erfasst von den Prozessen, die in Europa und in der Welt im 20. Jahrhundert vor sich gegangen sind. Und da werden wir uns einbringen. Und ich habe große Achtung, große Liebe vor diesen Menschen. Wo sind Menschen umgebracht? Ja, sehen Sie, es war Krieg und es ist Krieg. Und Sie waren überzeugt. Ist heute Krieg? Ja, natürlich. Das heißt also, heute müssen wir... Das Leben beim deutschen Volk geht täglich und intensiver vor. So, also Sie sagen, es war Krieg und deswegen haben Sie Respekt und Liebe vor dem Töten, was Enslin und Bader gemacht haben. Ich habe nicht gesagt, Respekt und Liebe vor dem Töten, vor diesen Menschen. Distanzieren Sie sich davon, was Sie gemacht haben. Aber wenn Sie sich distanzieren, sind Sie doch der Meinung, dass das Instrument des Mordens damals in Ordnung war? Nein. Sie verurteilen das. Das ist keine Frage des Verurteilens. Ich weiß, es war falsch. Und das hat zu dieser Erkenntnis geführt, die ich für wesentlich halte. Also es ist keine Frage der Moral, sondern zur Erkenntnis. Von Moral. Aber ich bleibe nur. Die Distanzierung heißt, diese Handlung ohne jede moralische Bewertung ist falsch. Das Töten von Wudak. Hat das Gegenteil dessen bewirkt, was beabsichtigt? Das ist eine Frage, was man damit bewirkt. Ja. Also hier zum Beispiel, Hans-Martin Schleyer. Nehmen wir mal an, es hätte das bewirkt. Ja. Ne? Es hätte bewirkt. Wäre es dann richtig gewesen? Dann wäre es vertretbar. Also wenn man das Ziel, was die RAF wollte, nämlich ein anderes Deutschland, durch die Tötung von Menschen erreicht hätte, dann war das Töten vertretbar. Der Krieg ist Töten von bitte, Menschen. Bitte, ja. Wie Sie ja, glauben Sie mir, ich bin so präzise, weil ich Sie eben nicht in irgendetwas hineinleiten lassen möchte. Umgekehrt. Ich nehme sehr ernst, was Sie gerade gesagt haben. Also noch ein. Wenn das Ziel erreicht wird, mit dem Töten im Krieg, wenn Sie ja auch heute noch sehen, diesen Krieg, ist dann das Töten solcher Leute vertretbar? Sie stellen die Frage in demonstratorischer. Nein! Würde sie richtig stellen und beantworten. Nein, Sie haben so, Entschuldigung, wirklich, da ist, ich höre Ihnen nur zu, Sie haben gesagt, es ist verzögert, wenn das Ziel erreicht wird. Ja. Greife es mir nochmal auf und sage, wenn das Ziel erreicht wird, ist das Töten dieser Leute vertretbar. Ich sage gar nicht richtig oder falsch. Ich bleibe da mit dem eigenen Wort vertretbar, ja oder nein. Wenn das Ziel, die Befreiung des deutschen Volkes, damit erreicht werden kann, dann ist dieses Opfer vertretbar. So, genau. Damit ich es nur richtig verstehe, wirklich, und es ist nicht in Satirik, ich will es nur präzise wissen. Das heißt, wenn man heute mit ganz bestimmten Anschlägen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen könnte, dass das Ziel, das Sie vor sich haben, erreichbar wäre, dann ist auch das Töten von Menschen heute noch vertretbar. Das ist der Lauf der Welt. Ja. Okay. Dann habe ich es verstanden. Dann habe ich es verstanden. Das heißt, Ihr Problem im Verhältnis zur Gewalt besteht nicht in dem Ort der Gewalt, sondern ob, wenn ich dieses Mittel einsetze, es so und nur dann einzusetzen ist, dass ich mit höchster Wahrscheinlichkeit mein politisches Ziel erreiche. Wenn ich es nicht erreiche, ist es ein sinnloses Mord. Ja, so ist es. Wenn also jetzt hier fünf Leute sitzen würden und mit der Prognose aus dem Reim kämen, dass das Töten von XY unser fünfköpfiges Ziel, das wir entwickelt haben, näher bringt, dann würden wir alle fünf sagen, dann müssen wir eben töten. So ist es, so war es und so wird es immer sein. Alles andere ist nur Traumtänzerei. Das heißt, Sie ärgern sich, jetzt mal wirklich unter uns gesprochen, Sie ärgern sich über diese Neonazis, nicht weil Sie diese Jungs oder ihm da verprügeln, sondern weil dieses Verprügeln aus Ihrer Sicht nichts bringt. Würde es etwas bringen, nämlich dass die Juden rausgingen und die Ausländer rausgingen, dann würden Sie dieses Verprügeln als ein Mittel zum Erreichen Ihres Ziels. Ja. Das ist doch der reinste. Wenn man also immer sagt, wenn, und dann eine Antwort zu haben, die Sie brauchen, um eine ganz bestimmte Frage. Die habe ich schon. Die Antwort haben Sie schon gegeben. Ich habe die Antwort. Ganz präzise und Ich will doch nur jetzt, deswegen seid wirklich hinter uns. Ich brauche das gar nicht mehr. Sie haben alles dazu gesagt. Ich will ja nur noch sehen, ob ich das hinter subsumiere. Wir sind ja drei Juristen. Wir subsumieren da. Brennen da zu packen. Bleiben Sie, was Sie gesagt haben. Und willst du nur hinter subsumieren, wie wir Juristen das gelernt? Du bist. Also nicht. Wenn wir primitiv jetzt hier der Meinung wären, durch das Schlagen von Ausländern, Anzünden von Synagogen, also eine Angstsituation schaffen, würden wir das Ziel erreichen, Deutschland, Ausländer und Juden zu machen. Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass wir fünf und auf diese Position. Nein, die andere fünf. Können wir sich darauf einigen? Dann würden sie sagen, okay, man kann es nicht ändern, da muss es eben brennen. Diese fünf müssen es tun. Okay, aber gut, aber wenn aber, ja. Ich bleibe außen vor, weil das ist nicht wichtig. Naja, Sie haben aber gerade gesagt, das ist der Weg. Wenn man zu dem Ergebnis kommt. Ja, diese Wenn da. Und ich stelle das wirklich, ich bin nicht. Nein, nur wichtig, das hebe ich nicht mehr. Nicht zurück. Sie haben es gesagt. Ich werde das hier. Ja, wir haben es anders. Ja, natürlich. Hallo! Es kann selbstverständlich ja gar nicht besser sein. Genau. Ich habe damit kein Problem. Sie werden das jetzt nicht feige werden. So kenne ich sie gar nicht. Das sieht man. Der Text auf ihrer Homepage steht, dass sich über kurz oder lang die Frage einer Reichsarmee-Fraktion stellen wird, in der militärischen Situation. Danach ist, was wäre die Situation? Was soll in meiner Homepage stehen? Von wo? Kolleg? Nee. Deutsches Kolleg? Das ist direkt meiner Homepage. Da gleicht man hin, wenn man. Ich habe mich vom deutschen Kolleg getrennt. Okay. Und man kann mir diese Texte überhaupt nicht zurechnen. Der Rockefeller eingebaut. Alle Schriften, die im deutschen Kolleg mit ihrem Namen geschrieben sind, deswegen jetzt unwirksam? Nein. Das, was ich geschrieben und veröffentlicht habe, das werde ich nicht in Abrede stellen. Möglicherweise haben sich Positionen weiterentwickelt. Gut, also ein Verlöscher ist dort, Kollege. Sind Sie der Meinung, dass es irgendwann mal, wie der Kollege Böhmer eben gefragt hat, notwendig sein könnte, eine, wie heißt das? Reichsarmee-Fraktion. Dann bleiben Sie in der alten Terminologie. Das ist so eine Liebhaberin, dann müssen Sie, sagen Sie einfach immer Schatten. Nein. Also, das bleibt der Reich. Da würde der weitreichendste Weg, den ich auch für gangbar halte, nehmen wir mal Italien, da war Garibaldi, der mit ein paar Leuten loszog mit Gewehr und dann so Staat zusammengebracht hat. Wir haben eine solche Situation nicht. Ich sage, wir siegen mit Geiselwache und der Einsatz dieses Obis, bringt das Gegenteil. Wie stehen Sie zur NPD? Ja, das ist eine Partei. Sozialdemokratische Partei und keine nationalsozialistische Partei, das bedauere ich sehr. Und ich habe gesagt, was ich von dieser Partei halte. Letzten Endes ist sie Teil dieses Systems, auch das überwunden werden muss. NPD ist auch jüdisch infiltriert? Nein, das ist gar nicht notwendig. Sondern man braucht die NPD, um zu zeigen, dass wir eine sogenannte Demokratie, eine freiheitliche Gesellschaft sind. Sogar die NPD darf. Sie haben sie ja vertreten in einer Zeit, da widersprechen sie. Die Gesellschaft hat ja versucht, diese NPD aus der Diskussion der Parteien heraus. Die Gesellschaft, das sind die Gesellschaft. Die Kreise, Bundesrat, Bundesrat, die legitimierten Gebrüten vertreten. Ja, klar, das passt doch nicht. Warum haben Sie alle noch gesagt? Ja, warum werden Sie haben? Hallo? Das ist der Widerspruch eben. Ihr Widerspruch, nicht? Aber wissen Sie, die jüdische Philosophie geht ja von dem Satz aus, der Widerspruch ist das Zeichen der Wahrheit. Und in diesem Sinne, die Juden haben natürlich was gegen die NPD gleichzeitig braucht. Und die Juden sind geschickt genug, dieses Spiel so zu spielen. Also sie brauchen. So, deswegen spielen sie doch auch das jüdische Spiel. Weil der Typen, wie sie brauchen, am Ende, wenn man ihre Terminologie ansieht, brauchen wir Juden, brauchen wir sie. Ich sage, ja, sie sind euch fein geordnet, Paulus. Wir brauchen in diesem Sinne die Juden. Und ich sage immer, die Juden machen ihr viel und wir machen unser viel. Wir werden sehen, dass die Wende. Ja, das ist für sie ein Stil. Das ist ein Ausdruck, Spieltheorie, Sie wissen das. Ich weiß gar nicht. Sie müssen wirklich wissen, ich weiß gar nicht. Ja. Als der Terroranschlag am 11. September stattfand, wie ordnen Sie den ein? War das rechtens? War das legitime Gewalt? Sie wissen, wie ich mich geäußert habe. Für diese Ordnung bin ich zweimal verurteilt worden. Da liegt die Strafe immer noch ab. Und dann weiß ich, es war ganz anders. Es war eine Provokation. Das waren nicht irgendwelche Freiheitskämpfer, sondern man brauchte ein zweites Pearl Harbor, wie das ja ein bestimmter Kreis um Bush zum Ausdruck gebracht hat, um die Welt in eine, ja, Daune zu stürzen, um den großen Feind wieder aufzubauen. Heißt das, dass Bush den Anschlag selbst organisiert hat? Also Bush hatte für viel zu trottelig, dass er dazu in der Lage ist. Also wer hat's gemacht? Nein, er war der Präsident eines Apparates, der unter seiner Präsidentschaft diese Dinge ein. Also die amerikanische Administration hat diesen Anschlag. Teile derselben. Es waren keine Araber. Nein. Sie werden vielleicht irgendwelche Araber für irgendwelche gut. Aber es waren amerikanische Kreise, die das selbst gemacht haben. Ja. Die Beweise werden immer deutlicher und dichter. Zeigen Sie mir doch mal die Flugzeuge, die da reingedonnert werden. Würden Sie denn meinen, also Al-Qaida, ist Al-Qaida auch eine Erfindung der amerikanischen Administration? Wissen Sie, Al-Qaida ist groß geworden, vielleicht auch entstanden, im Krieg des Afghanistan-Volkes gegen die sowjetische Besatzung und ist in dieser Rolle von der CIA unterstützt worden. Das passt in die amerikanische Politik. Wie weit das heute noch reinwirkt, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne die Fakten nicht. Sondern nur die Entstehungsgeschichte. Es gibt einen Terrorismus, ich verwende diesen Begriff, wir das jetzt lang zerreden müssen, es gibt einen Terrorismus gegenüber Amerika und den Westen. Halten Sie den für legitim? Ich habe nicht dieses Geschichtsbild im Kopf, dass es darum geht, etwas legitim zu halten. Ja, Nein, das ist keine Frage des Rechts. Naja, Sie haben das jetzt selbst erwähnt. Wir haben die EU. Nochmal, wir wollen doch jetzt nicht den schüchternen kleinen Jungen spielen. Wir haben im Jahre 2001 und über das, was in 2001 geschehen ist, ja zweimal gesagt, das sei rechtens. Ja. So. Nun haben Sie jetzt relativiert und sagen, das waren die Amerikaner. Soweit, so verstanden. Aber jetzt anders gefragt. Es gibt viele Terroranschläge gegen Amerika. Halten Sie die Terroranschläge gegen Amerika für rechtens? Sie haben ja dieses damals unter dem Gedanken, es sei nicht von Amerikanern geschehen, auch als rechtens bezeichnet. Aber in einem ganz bestimmten Zusammenhang, den darf man nicht außer Acht lassen. wenn es denn ein taugliches Mittel ist, die Abhängigkeit der Welt und die Beherrschung der Welt von dem, was US-Sei genannt wird, zu beseitigen, dann ist das auch rechtens im ethischen Sinne. Genau, also ja. Wirklich, Sie müssen das wirklich glauben. Sie sehen, wenn ich nachfrage, ist, weil ich Sie nicht falsch interpretieren möchte, sondern ich will es von Ihnen hören. Also, Terrorakte im Sinne, wie Sie es eben gesagt haben, sind rechtens. Sie sagen Terrorakte, das steckt doch schon in der Welt. Gewaltakte. Ja, das sind militärische Gewaltakte. Militärische Gewaltakte, wo Zivilisten in Amerika sterben, ja. Sind, sagen Sie es nochmal mit eigenen Worten, damit ich Ihnen nichts reintue, unter welcher Bedingung rechtens? Sie heben ab auf Zivilisten. In welchem Krieg sterben nicht Zivilisten? Geschenkt. Ja? Geschenkt. Ich sage Ihnen jetzt auch, wann ich es für gerechtfertigt im ethischen Sinne halte, wenn es ein taugliches Mittel ist, um die Beherrschung dieser Völkerschaften durch Israel zu überwinden. Durch US-Israel. Ja. Das heißt nicht mehr USA, sondern USI. Also, die Judenheit ist die Hintergrundmacht der USA. Okay, meine Meinung. Das habe ich damit zum Ausdruck. Okay. Ja. Sind Sie der Meinung, dass das, was momentan durch dieses Bomben stattfindet, dieses Ziel, das Sie beschreiben, näher bringt, nämlich, dass man sich davon befreien kann? Da habe ich Zweifel. Aber wenn Sie keine Zweifel hätten, würden Sie sagen, mehr davon? Das habe ich doch schon gesagt. Wenn ich der Überzeugung wäre, dass es notwendig ist, würde ich nicht sagen, weniger, sondern mehr. Okay. Was? Sind Sie, Sie müssten doch eigentlich glücklich sein, dass es den Staat Israel gibt. Da sind schon mal x Juden geparkt. Die sind da weg. Raus aus Europa. Sie müssten doch eigentlich ein Kämpfer für den Staat Israel sein, oder? Soll ich es nochmal sagen? Ich teile die Weltgeschichte nicht danach ein, ob ich es für glückend oder wünschenswert halte, sondern ich sehe, wie sie ist und versuche, die Vernunft in dieser Entwicklung zu begreifen. Sind Sie Israel ist da, ist ein Fremdkörper in dieser Region und ist praktisch ein Faktor, der jetzt zu einem neuen Weltkrieg führt. Und insofern sage ich, dieser Weltkrieg wird kommen. Und oder ganz zerstören. Das wird das Resultat sein. Gut, also sind Sie für eine Auflösung des Staates Israel? Also selbstverständlich, aber das heißt nicht, dass alle Juden da verschwinden müssen, sondern der Staat als Staat Israel, der wird verschwinden. Das ist eine klar sich abzeichnende Entwicklung. Das wissen Sie als... Was würden Sie denn... Sehr gut. Ach, ich habe Ihnen gesagt, ich weiß. Ja, gut. Ich bin da nicht berufen, Herr Mahler. Vielleicht doch. Ich bin da nicht berufen. Habe mich 10 Jahre Knast, um Hegel zu nehmen. Sie sind berufen. Ich habe immer gesagt, wir brauchen den Friedmann. Und finde weg von Kinder. Ja, ja, dafür haben sich aber viele Zuhörer nicht schmutzig gemacht. Ja. Was ist denn Ihr Instrument, um sich gegen Ihre Ängste, dass das Judentum die Welt beherrscht, zu wehren? Außer, dass Sie 100-seitige Pamphlete schreiben, die Sie für mich keine Ängste. Und ganz eindeutig die Wahrheit. Einfach nur die Wahl. Was Sie mit der Wahrheit, was machen Sie dagegen? Also was macht Horst Mahler, um... Das wissen Sie doch. Ich versuche in Texten dieses Bewusstsein zu wecken, was hier vor sich geht, wie wir beherrscht werden, mit welchen Mitteln und wer es ist, der herrscht. Nur das. Und das kann man jetzt also noch konkretisieren. Und allein das wird wirken. Würden Sie heute die NPD noch beim Bundesverfassungsgericht verteidigen? Immer. Jederzeit. Weil es geht ja nicht gegen die NPD, die relativ bedeutungslos ist, sondern will mit dem Verbotsurteil ein Repressionsinstrument schaffen, wie man sich damals gegen die KPD geschaffen hatte. Und dagegen muss man stehen und das zu verhindern. Wenn ein Mann oder eine Frau einen Menschen nachweislich, ohne Notwehr, zusammengeschlagen hat, und dabei geschrien hat, Ausländer raus, oder Scheiß. Würden Sie den verteidigen? Die Aufgabe eines Anwalts als Verteidiger ist, jeglichen Verbrecher zu verteidigen. Ich habe das habe ich im ersten Semester auch gelernt. Ja, ja. Der Rekord zum Verteidigen, Michael SS-Aufseher verteidigt. Na gut, da waren Sie nicht bei eigener Tradition. Hallo. Selbstverständlich muss dieser Mensch verteidigt werden. Auch ich ihn konkret, wenn ich eine politische Rolle spielen will, verteidige, ist dann eine weitere. Aber was ich nicht gestellt habe. Nein. In diesem Falle würde ich sagen, nein, aber nicht, weil ich sage, Der darf nicht verteilt. Genau. Der muss verteilt. Aber der Sie würden nicht das verteilen. Nein, ich würde ihn nicht verteilen. Aha. Ja? Und diese Freiheit hat man ja als Anwalt. Ich komme nochmal zurück auf Ihre Zeit mit Bader Meinhof. Also, Sie müssen mir das erklären. Vergessen Sie die Begriffe links und rechts. Wo sind die Schnittstellen aus dieser einen Phase und der jetzigen, in der Sie sich befinden, und wo sind die Unterschiede? Die Schnittstelle ist, wo ich erkannt habe, dass diese Methode des Kampfes das Gegenteil dessen bewirkt, was wir anstreben. Und diese Einsicht hat sich ergeben während der Haft. Ich habe ja dann auch kritisch geäußert. Und sie hat etwas damit zu tun, dass man von der marxistischen Interpretation des Geschichtsprozesses lösen konnte mit Hegel. Marx hat Hegel nicht verstanden. Marx war Jude. Juden haben große Schwierigkeiten, Hegel zu verstehen. Ich habe keinen gesehen, der wirklich verstanden hat. Wir sind auch in der Revolutionstheorie hin geprägt worden, die von der Zerreißung der völkischen Einheit ausgeht. Klassenkrieg. Und dann haben wir das alles. Aber die RAF wollte doch auch keine völkische deutsche Identität. Die RAF, bitte mich zu korrigieren, wenn ich was Falsches sage, entstand um die Nazi-Elterngeneration, also auch ihren Vater, in die Luft zu sprengen. Keineswegs, und das habe ich immer klar gesagt. Ich bin nicht in der Lage, meinen Vater zu verurteilen. Ich mache ihn aber nicht. Vater und Sohn und Meinhof haben das getan. Deswegen ständig nicht heilen, aber es hat ein Narrativ. Es ging immer darum, dieses Deutschland, dieses Nazi-Deutschland und sein post-bundesrepublikanisches, geheucheltes Bewusstsein in die Luft zu sprengen. Und das ist jetzt Ihr Vater konkret. Das ist so eine Interpretation, Friedmann da. Ich sage es Ihnen in meinem Wort. Wir waren der Auffassung, dass das Dritte Reich oder Adolf Hitler in der Tat schuldig war, in dem Sinne, wie es das die Propaganda eingeredet hat. Damit wollten wir nichts zu tun haben und wir haben gesagt, dass immer unsere Eltern gesagt, getan, gemacht haben und nicht Widerstand geleistet haben. Wir jedenfalls wollen jetzt, hier und heute Widerstand leisten. Wir haben Vietnam vor Augen gehabt, wir haben vorher Algerien gesehen und haben überall die gleiche Macht. Deswegen musst du doch nicht Kumbak in die Luft sprengen. Das dann hat mit Vietnam so viel zu tun, wie eine Kuh mit der Mundlache. Kumbak war ein Teil eines Apparates, der zur Unterdrückung aller Freiheitsbestrebungen in Deutschland tätig war. Wollen Sie Moment der Fremdherrschaft? Wollen Sie sagen, und wenn die Gruppe damals es eingeschätzt hat, dass Kumbak ein Pfeif, an dem wir diesen Widerstand markieren, dann ist das diese Entscheidung. Aber ich habe Ihnen schon mal gesagt, im Rahmen einer falschen Strategie. Ja, aber der Schleier wurde ja auch immer hervorgehoben zur Verdeutlichung seiner Schuldigkeit, dass er das erstmal gewesen war. Ja, ja, und dass er in der Tschechei eben eine ganz bestimmte Rolle gespielt hat. Und wie die ging um die Privatisierung eben dieser ganzen SS-Biografie ihrer Eltern. Ja, wir wollten es anders sein. Also, ja. Aber anders sein, glaube, sind Sie doch fast so. Ich will jetzt nichts bewerten, deswegen mache ich jetzt mal Pünktchen, Pünktchen, aber Sie sind doch jetzt bei Ihrem Vater angekommen. Sicher, weil die Kulisse ist endlich. So, und wo ist da, und darum sage ich, wo sind die Schlusspunkte? Die RAF hat, wie der Kollege gerade zu Recht sagt, bewusst auch Zeichen setzen wollen, was sie von Nazis hält. Mhm. Die RAF wollte kein völkisches Deutschland. Das wollte sie hinter sich lassen. Wo sind die Schnittstellen zwischen Horst Mahler, RAF und Horst Mahler? Ich stelle mal die Frage. Fühlen Sie sich beleidigt, wenn jemand sagt, Sie sind Nationalsozialist? Nein, ich fühle mich eher. Fühlen Sie sich beleidigt, wenn jemand das abkürzt, wie Sie in den 30er Jahren waren, sagt, Horst Mahler ist ein Nazi? Also, ich weiß, dass Goebbels auch diesen Ausdruck genommen, deswegen würde ich da mich nicht daran irgendwie in einer Weise durch. Aber viele sagen, Nazi ist ungenau und falsch. Gut, also, nennen wir Nationalzionismus. Dann sagen Sie mir doch mal, und das interessiert mich ganz ehrlich, wo sind die Schnittstellen zwischen dem RAF-Mahler und dem Nationalsozialisten Horst Mahler? Ja, die entscheidende habe ich jetzt schon gesagt, die Einsicht, dass also die militärische Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland das Gegenteil dessen... Ich mache Inhalten. Wofür haben die damals gekämpft? Immer für dasselbe. Also Sie haben doch damals nicht für Nazi-Deutschland. Wissen Sie, das sind so die Begriffe, die man da also propagiert. Ich habe für die Freiheit des deutschen Volkes. als Schleier entführt wurde, mit der Begründung, der Mann war SS, mhm, hätten Sie doch, entschuldigen Sie den Ausdruck, kotzen müssen, weil Sie finden das doch richtig heute, dass jemand bei der SS war. Dafür tut man doch nicht jemanden entführen. Ich damals, glaubt, dass Schleier der Funktionär eines satanischen Regimes war, das den deutschen Namen verdunkelt hat. Das war mein Glaube damals. Und das ist eben das, was ich Ihnen nicht vorwerfe, aber ich sage, das ist die Frucht der jüdischen Gräuelpropaganda gegen das deutsche Volk. Und das habe ich erkannt. Und deswegen ist diese Gräuelpropaganda für mich heute eben machtlos. Sie hat keine Macht. Machen Sie sich als Märtyrer? Auch bitte als Märtyrer. Ich weiß, wenn man in den Krieg zieht, dann kann er eine Kugel treffen. Und dennoch ist es richtig, in den Krieg zu ziehen. Und ich sage, ich bin Märtyrer. Das mögen dann andere so beurteilen. Aber ich sage das, was ich für die Wahrheit halte. Und sage, das muss ich tun, wenn ich Mensch sage. Wer sind Ihre Mitstreiter? Welche meine jetzt? Sind Ihre Sache. Wer streitet mit Ihnen? Mhm. Wer hat die Wahrheit wie Sie? Wer ist berufen? Wer hat's begriffen? Wir müssen mal schauen. Wer sind die Mitstreiter? Wie ist Ihr Hintergrund? Und was sagen Sie, was tun? Da möchte ich mich jetzt völlig raushalten. Niemanden bewerfen und auch niemanden nennen. Oder ändern. Also, eben haben Sie davon gesprochen, es ist ein mutiger Kampf und Sie haben keine Angst und selbst der Kumpel macht Ihnen keine Angst. Wo ist das Problem zu sagen, A und B ist an meiner Seite und Hill? Dann werden Sie den Juden denunzieren, damit sie sich dann auf sie stürzt und ihre Existenz vernichten, so wie sie meine Existenz vernichtet haben. Wer wäre ich denn dann? Sie müssen meine Existenz vernichten. Aber kein Buß, oder? Sie haben eine hohe Identität, Sie haben offenbar ein Auskommen. Nee, aber Moment. Bevor wir darüber jetzt. Ein Auskommen habe ich Sie gefragt. Herr Mahler, Ihre Existenz, soweit ich weiß, ist beendet worden, als Sie wegen räuberischer Handlungen ins Gefängnis mussten. Sie haben gehandelt. Dann haben Sie vielleicht eine ganze Phase meines Lebens überhaupt nicht wahrgenommen. Ich bin dann aufgrund der Tätigkeit von Gerhard Schröder, ich weiß, alles selber angehört. So, und dann haben Sie, weiter Straftaten begangen. Ja, das war eine Erklärung an Sie, dass das Straftaten sind. Das ist keine Straftat. War der Raub eine Straftat? Wann habe ich denn den Raub begangen? Also, den begangen. Wegen welchen Tatbestand sind Sie verurteilt worden damals? Welche Tatbestand? 171, ja, waren das so? Wegen? Ja, Sie haben es doch da. Gemeinschaftlichen schweren Raubes in Tateinheit mit Gründung einer kriminellen Vereinigung. So, kriminelle Vereinigung lasse ich jetzt mal in Ihrem Sinne weg, weil das politisch ist. Aber der gemeinschaftliche schwere Raub, ist das eine Straftat gewesen oder nicht? Wissen Sie, ich habe mich dazu nie geäußert. Sie wissen auch, dass mit guten Argumenten darauf hingewiesen wurde, dass dieser Prozess und die Verurteilung auf falschen Beweisen, die fälschten Beweisen. Gut, ich will nur sagen, aber das waren ja nicht die Juden, die Sie, Sie haben, also andersrum, das heißt, Sie haben den schweren Raub nicht begangen. Dazu habe ich mich nie geäußert. Ja, aber es ist immer Zeit. Ich meine, wenn du sagst, ich habe es nicht getan, nachdem Sie für etwas Gesetze sind, ist doch kein Risiko. Ist doch kein Risiko. Es geht nicht um ein Risiko. Was denn? Also wenn ich etwas nicht getan hätte, ich habe es abgesessen, würde ich heute sagen, ich habe es nicht getan. Das war eine Schweinerei, dass man mich für etwas, was ich nicht getan habe, in den Knast gesetzt hat. Judenjustiz, würden Sie dazu sagen? Nein, das würde ich nicht sagen. So primitiv würde ich mich nicht aussehen. So ist es auch. So, aber dann verstehe ich nochmal die Frage. Sie wurden beschuldigt und verurteilt, einen schweren Raub begangen zu haben. Haben Sie den begangen? Das ist richtig. Diese Frage beantworte ich jetzt. Auch interessant. Ne? Das. Wem schützen Sie da? Ich werde mich dazu nicht äußern. Warum nicht? Was ist da? Aber ich verstehe jetzt wirklich nicht. Wir können doch einen Augenblick jetzt die Dinge ausmachen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich. Warum jemand, der schon gesessen hat, also ja, bin ich ja auch Jurist wie Sie, warum jemand, der gesessen hat und wer da wirklich meint, er hat etwas nicht getan, der tut sich doch nichts mehr an, wenn er sagt, hallo, das habe ich nicht getan. Zweimal werden Sie für was nicht getan, ist nicht verurteilt. Sie können das vielleicht als eine persönliche Verfrorenheit sehen. Ich habe jetzt einen Vorsatz gemacht, darüber mich nie zu äußern. Also dann kommt doch wieder zurück auf Ihre Existenz, die kaputt ist. Warum ist die eigentlich kaputt? Was nehmen Sie denn dann? Sind Sie Hartz-IV-Bezieher? Nein, bin ich nicht. Also schaffen Sie es doch, Ihr Leben alleine in den Griff zu bekommen. Ich bin bis jetzt also gut genährt, wie Sie sehen. Gut angezogen, wie ich sehe. Ja, auch so. Nicht? Ja. Also ist Ihre Existenz doch nicht vernichtet? Sehen Sie mal, Existenz war zum Beispiel meine Tätigkeit als Anwalt. Aber für jemanden, das System nicht anerkannt. Was? Die sagen, die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind für sie irrelevant, weil es nur die Gesetze des Deutschen Reiches gibt. Wieso soll man mich damit arbeiten lassen? Sind sich ja wieder zu klar geäußert. Es gibt natürlich früher Schriften, sage ich Gesetze, die die Fremdherrschaft erlässt, um hier Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Habe ich auch gelesen, dieses Ziel. Die sind natürlich wie bei Gesetzführung oder Auftrag zu akzeptieren. Das heißt, es gibt ja solche, dafür unseren Widerstandswillen unterdrücken. Das heißt, Sie wären gerne noch Anwalt gewesen für Strafverkehrs- und Bußgeldverfahren. Nein, ich wäre auch in politischen Prozesse weiterhin aufgetreten. Ja. Ja? Und es macht dir ja Spaß, welche politischen Prozesse vorher. Aber Sie können doch alles sagen, was Sie wollen. Ja, ich sage auch alles, was ich will. Und ich bin auch bereit, dann die Konsequenzen auch zu nehmen. Aber ich kann es nicht sagen ohne Konsequenzen. Das ist eben der entscheidende Unterschied. Das ist aber doch bei den meisten Menschen so. Wie bei den meisten Menschen? Ne, dass sie bewertet werden, nachdem man sie. Nee, es geht ja hier darum, dass man dafür gesenkt glaubt. Ne? Das ist noch was anderes. Die Bewertung, die Menschen darüber denken, das ist mir relativ. Na ja, gut, ich meine, Sie wollen Menschen, die anderer Meinung sind, eine andere Religion haben, eine andere Staatsbürgerschaft haben, im Eilverfahren einfach rausschmeißen, präsentieren. So ist das, was Ihnen passiert, plötzlich harmlos. Sieht man, versuchen Sie es auch, Sie in diesem Zusammenhang zu lügen? Ich habe ganz klar gesagt. Ja, klar, es ist die Auschwitz-Lüge, es ist die Friedmann-Lüge, Sie wissen ja. Naja. Was wir jetzt eben gemacht haben, ist der Versuch, eine Lüge zu platzieren. Aber nein, ich habe nur gesagt, dass Menschen einen Glaubens hier rausgehen. Also haben gesagt, sie möchten, dass die Ausländer raus sollen. Sie sollen nur ein können es gern zurück. Ich habe eine andere Staatsbürgerschaft. Sie gesagt, zurück in die Türkei. Haben Sie gesagt, nein. Ich habe nicht gesagt, dass jeder noch ein Deutsch ist. Ich habe nicht gesagt, jeder Muslim. Sie haben die Lüge zugehört. Wer der Islamisten in Deutschland? Auch wenn die deutsche Staatsbürger sind? Na, selbstverständlich, als deutsche Staatsbürger sind sie hier und haben das Recht, hier zu sein. Aber ganz egal, was sie denken und was sie tun. Das heißt, sie würden sie gesagt, das Reinigung verletzen, wenn sie die Sanktionen auf sich nehmen müssen. Aber, das sind sie. Ja, sie sagen etwas, was ihnen dann nicht passt. Und sie sagen Sanktionen. Sie sagen, dass das der Mehrheit jetzt nicht passt. Sanktionen. Sie sind doch genauso wie alle. Wissen Sie, der Mehrheit in Deutschland würde es sehr passen, ein kritisches Wort über Juden zu hören. Eine Minderheit, die sich selbst nicht versteht oder bewusst in den Dienst der Juden stellt, verurteilt mich deswegen wegen sogenannter Volksverhetzung. Aber ich habe noch nie die Massendemonstrationen für Sie erlebt, von dieser Mehrheit, von der Sie trauen. Ja, das erwarte ich auch gar nicht. Die Leute halten sich bedeckt und sagen, es muss ja nicht sein und wahrscheinlich bringt auch nichts. Aber im Herzen sagen sie, damit muss man Schluss sein. Das sind die Juden auf den Nasen setzen. Und dafür arbeite ich. Deswegen kann ich das jetzt in die Hände zu hindern. Ja, okay, ich habe keine Fragen. Ja? Haben Sie Fragen? Man kann ja nicht sagen, man muss in die Massendemonstration diese Frage zu stellen, ist natürlich etwas unseriös. Wenn man genau weiß, dass jeder, der bei so einer Demo ist, kann eine Frage hier kommt. Ich will eine Existenz vernichten. Das stimmt nicht. Also Sie können ja bei der NPD demonstrieren. Solange Sie friedlich demonstrieren, die Demo genehmigt ist, kriegen Sie keine Strafe. Aber wenn sich ein Regierungsrat in dieser Reihe und er wird fotografiert und das Foto kommt mit Tisch herüber, ist er nicht mehr Regierungsrat. Jemand, der schon Hartz IV hat, nichts mehr zu verlieren hat, der kann sich da auch hinstellen. Und das tut er dann auch. Ja. Tun Sie damit so, als ob Sie das Geheimnis der jüdischen Herrschaft über uns nicht wüssten. Sie wird indirekt in der Angst und Freiwilligkeit. Ich würde mir manchmal wünschen, dass Ihre Wahnidee stimmt. Weil wenn ich wirklich diese Herrschaft hätte, glauben Sie mir, dass vieles, was in der Geschichte passiert ist, nur passiert wäre. Sie haben sie nicht. Und wir haben sie alle nicht. Sie sind als heiler Funktionär. Niemand hat sie. Ja, ja. Wenn wir sie hätten, glauben Sie, ich müsste töten, wie sie ertragen. Ich müsste nicht. Versuchen Sie damit. Ich bräuchte sie auch nicht. Sie würden sie umbringen? Nein, ich mache nicht sie. Ach so. Meinen Sie, ich würde sie umbringen? Sie haben es ja gesagt. Wenn es Ihrem politischen Ziel erkannt wäre, würden Sie Gewalt anwenden. Ich würde nie Gewalt anwenden. Ja. Was ist der Unterschied zwischen uns? Und auch diesen Unterschied legen wir uns. Juden sind vielleicht in diesem Sinne nicht gewalttätig, weil sie haben keine Armee, sie haben kein Land. Aber wir haben Israel, sie sagen doch, die Juden haben ihn, wir haben keinen Israel, hallo. aber die machen es doch gerade richtig, so mit Gewalt. Aber sie haben doch irgendwas dazu, haben keine Armee. Nicht in Amerika zum Beispiel, die haben die Macht, aber keine Ahnung. Aber so, ja, Israel hat indirekt im Wesentlichen. Ist Israel ein jüdischer Staat? Ich weiß nicht, ob es ein jüdischer Staat ist. Ne? Das ist jedenfalls ein, das ist noch gar kein Staat. Ach so, ne? Genau. Aber hat Israel ein Staatsgebiet, so an sich gebaut? Hat Israel eine Armee? Israel hat eine Armee, eine sehr schlagkräftige. Das sind Juden. Sehen Sie. Das heißt, die Juden zeigen auch, dass sie militärisch können. Also doch. Ist das, können es nicht. Ja, wir sprechen aufgrund der Judenheit. Ja, Israel ist ja nur der Wurm. Ja, der Juden ist. Also noch einmal. Glauben Sie mir, ich würde Sie trotzdem anders behandeln als Sie mich. Ich würde sogar, wie Sie behandeln würden. Doch. Ja. Doch. Dann bleiben Sie mal bei Ihrem Glauben. Ja. Doch, doch. Wir werden sehen, wie sie behandelt werden, wenn es Dinge ändern. Ganz bestimmt wird man sie nicht aufhängen oder sonst was. Ah, danke schön. Danke schön. Aber man würde ihren Lügen nicht mehr glauben. Man wird gut, aber dann weiter vertreten dürfen, oder? Ja, sicher. Natürlich. Ich würde nur Platz gehen können und Sie dürfen mich beschützen, dass ich sagen. Ja, ja, ja, ja. Ach, Sie werden mich nicht persönlich beschützen. Nein, also, hm? Also, was, dann, ne? Was haben Sie denn dann zu tun? Aber, was haben Sie denn dann zu tun? Aber, Sie bezeichnen sich ja nicht. Herr Winter, diejenigen, die Ruhe und Ordnung zu sorgen haben, werden dafür sorgen, dass sie sagen können, was sie sagen können. Ja? Nur, dann wird natürlich das Reich durch die entsprechenden Instanzen auch sagen, was es ist, was sie gesagt haben. Die Lüge wird so nicht stehen bleiben. Die Zweideutigkeit der jüdischen Sprache, die nur für Juden verständlich ist und wir der Illusion erlegen, die Juden lassen uns gelten. Wir sind nicht das Vieh für sie. Nicht? Das würden wir aufklären. So wie es Karl Schmidt auch gefordert hat, die jüdischen Wissenschaftler dürfen weiter schreiben und forschen, aber jeder muss sich gefallen lassen, um vorwärts dargestellt zu werden als das Dasein des jüdischen Geistes. Es gibt also eine Zensur. Das kann es Zensur. Ist ja. Kopf, unter all ihren Schriften gäbe es ein Vorwort, nach dem Motto, Rauchen ist gefährlich. Ja, würde mich überhaupt nicht stören. Da würden Sie vielleicht mehr lesen, als das jetzt geschieht. Ne? Aber das ist keine Zensur, Herr Friedmann. Ja, ja. Sondern das ist so die Darstellung unterschiedlicher Denkwelten. Und Sie reden dann mal, dass Sie sagen, Sie die nur eine Denkwelt. Ich habe jetzt noch eine Frage. Sie glauben wirklich, dass Sie in Ihrem Leben das noch erleben werden, dass es das Deutsche Reich? Das ist doch gar nicht entscheidend. Das ist nur eine Frage. Ich tue jeden Tag das, was ich kann, um das herbeizuführen. Glauben Sie, dass und ich wäre glücklich, wenn ich das noch erlebe, aber es würde mich in keiner Weise irgendwie beeinträchtigen. Nein, ich bin ein bisschen, glauben Sie, dass der Zeitraum der nächsten Jahre ist, als die Bewegung besiegt? Das glaube ich. Das glaube ich. Die auch. Dinge rollen in der Bundesrepublik. Glauben Sie, das hört noch nicht ab. Sie sind erkrankt. Sie ist erkrankt. Na? Ja. Wo ist? Ja, was heißt denn das? Das heißt, dass ich diese Erkenntnis immer mehr durchsetzen wird. Sehen Sie? Am Anfang sind es nur ganz wenige. Ja. Das geht weiter. Und dann werden Sie sehen, welche Resultate das hat. Die jüdische Macht ist am Ende. Mhm. Das wird sich auch hochsprechen. Gut. Tschüss. Mhm. Danke. Auf Wiedersehen. Ja. Gut. Sie hatten ein paar Fragen? Bitte. Jetzt einfach, es waren ein paar Fragen, wo ich gerne noch nachhaken würde. Zu Ihrem Vater noch mal kurz. Sie sagten, er sei zerbrochen an dieser Niederlage des Deutschen Reiches damals. Er war ja auch in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Nein. Krieg? Ist unrichtet? Kein einziger Tag. Keine Kriegsgefangenschaft? Ja. Okay. Er ist hier entstanden. Ich glaube, den nicht, bitte. Mit einem Fußmaß und dann hat er sich ein altes Fahrrad irgendwo ergattert und dann kam er. Und im letzten Moment wäre er beinahe noch in Gefangenschaft. Wann kam er denn zurück? Das war so 45. Aber die letzte Armee, gegen die er gestanden hat, war die amerikanische? Nein, er war eingesetzt als Sanitätssoldat an der tschechischen Front. Weißt du, war ja auch der Amerikaner. Da kamen die Amerikaner dann auch ein. Machen Sie die Amerikaner direkt verantwortlich für seinen Tod? Nein. Was? Die Juden? Nein. Ich habe gesagt, er ist zerbrochen an der Niederlage des Deutschen Reiches. Und der Feind des Deutschen Reiches ist das Judentum. Also ist das aber das heißt doch nicht, dass ich die Juden verantwortlich mache, sondern es ist einfach das Geschehen, das historische Geschehen, in dem er in dieser Weise gelitten hat. Gut. Was für eine Meinung hatte eigentlich Ihre Mutter? Sie war auch völlig einverstanden. Sie liebte den Führer. Und diese Liebe hat sie auch irgendwie auf mich übertragen. War sie einverstanden mit ihrem Engagement in der Roten Armee-Fraktion? Letzten Endes, glaube ich, ja. Oder den Jugos? Glück. Der S? bei den Jungsozialisten in der SPD oder beim SPD? Das war ein langer Prozess und sie hat sich darüber auch mal geäußert und Kunzelmann hat an ihrem Grab diesen Lebensweg nochmal zusammengepasst, dass sie letzten Endes auch Lenin als einen großen Revolutionär gesehen hat, wirklich ihn damals als großen Revolutionär gesehen habe. Und Lenin war eine große historische Gestalt. Er glaubte, eine Revolution zu machen, aber es war was anderes, was er gemacht hat. Aber das ist immer das große, das Los von großen Gestalten. Aber in den Jahren, wo Sie in der SPD waren, die SPD hatte gerade in den 50er und 60er Jahren sich als die Anti-, also die Gegenantwort gegen Hitler verstanden. Man hat sogar gesagt, wir Sozialdemokraten sind ins KZ gegangen wegen Hitler. Welches Bewusstsein hatten Sie eigentlich da? Oder waren Sie immer noch infiltriert in der jüdischen Propaganda an Ihrer Schuld? Das habe ich mal ganz klar gesagt im Gespräch mit Baum, das ist dann als Buch herausgekommen. Ich habe diese Propagandalügen gegen das Deutsche Reich geglaubt. Und dann war Hitler für mich ein giftiger Stachel im Fleische des deutschen Volkes und wir wollten den los sein. Wann haben Sie begriffen? Das habe ich, entschuldigen. Das fällt mir jetzt aus, weil ich das bisher wirklich nicht gefragt habe. Wann haben Sie begriffen? Und welches Schlüsselerlebnis war das, dass Sie glaubten, dass das alles Propaganda ist, man Sie schuld, beladen als Deutsche haben? Wann sind Sie also von diesem Weg A in den Weg B gegangen? Was war das und wann war das genau? Welches Schlüsselerlebnis war das? Sind zwei. Einmal, das ist beim zum Ausdruck gekommen in meiner Laudatio zum 70. Geburtstag von Rohrmoser. Da habe ich damals noch an den sogenannten Holocaust geglaubt und habe gesagt, wenn es ihn, wie manche meinen, nicht gegeben hätte, er müsste erfunden werden, um die geistesgeschichtliche Auseinandersetzung auf die Höhe zu bringen, wo sie gehört. Dann kam Frank Rennig auf mich zu, als ich mich also bereit erklärt habe, die NPD zu verteidigen, ob auch ich ihn verteidigen würde gegen den Vorwurf, den Holocaust geleugnet zu haben. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Dann habe ich ihn verteidigt, das ist die erste Anzeige, die dann gegen mich erhoben wurde, weil ich in diesem Prozess Beweisanträge. Das war wann? 2002 oder so. Ja? Die Anzeige ist Jahre alt, ist immer noch nicht hin. Und da musste ich mich dann mit den Fakten, also im Jahr 2002 haben Sie den Bruch der alten Bewusstseinslage in die neue. Ja, dann habe ich nicht mehr daran geglaubt, weil ich mich dann mit den Fakten auseinandergesetzt habe, dass also die sogenannten Revisionisten zusammengetragen haben. Da wurde mir klar, dass das eine Riesenpropaganda ist. Und dann hat mich das natürlich nicht losgelassen. Inzwischen weiß ich, die Blaupause für dieses Verfahren, die ist in Russland gelaufen 1903 nach dem Pogrom von Tischinjow. Solzhenitsyn hat das Minutius nach. Aber Sie waren doch bereits Ende der 90er Jahre aktiv bei der NPD und bei den Nazis. Da irren Sie sich. Na? Also im August 2000 sind Sie NPD-Mitglied geworden. Dann muss da der Antrag auf Verbot der Partei bereits gestellt gewesen. Gut, aber Sie sagten gerade was von... Sie haben ja was von den Märzejahren gesagt. Ja, irgendwie fremd. Ja, und da haben Sie ja demonstriert mit Rechtsradikalen gegen Befremdungspolitik, doppelte Staatsbürgerschaft in der mit rechtsradikalen NPD-Demonstrationen, Republikaner-Demonstrationen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich hatte mich entschlossen, dieser Partei zur Verfügung zu stehen als Anwalt, als andere berühmte Anwälte. Nein, politisch unterwegs schon. Ich will ja nur wissen. Ich habe mich ja so entschlossen, diese Partei als Anwalt zu vertreten und das habe ich immer verbunden, dann auch mit einem politischen Engagement. Wenn ich dann in die Partei eingetreten bin, dann war ich es richtig, dann bin ich auch umgereist und habe Vorträge gehalten, habe mich mit Leuten getroffen. Was war der Grund, warum Sie gesagt haben, Holocaust, Auschwitz ist eine Lüge? Das war eben die Erfahrung mit dem Rönnecke-Prozess. Da bin ich zum ersten Mal mit den Beweisen in Berührung gekommen und dann wusste ich, das kann gar nicht stimmen. Das stimmt auch nicht. Also es gab wirklich nirgends ein Krematorium? Da sagen Sie mal, natürlich gab es ein Krematorium. Leute sind im KZ gestorben in einer Zahl, die außergewöhnlich hoch ist. Und sie konnten nicht erst bestattet werden, weil das so ein Sumpfgelände. So. Dann das ist also keine systematische Ermordung mit Gas. Nein. Ja, das Zyklon B, das alles sind Erfindungen. Nein, das Zyklon B ist keine Erfindung, sondern es ist bei allen Armeen der Welt vor Entdeckung des DDT eingesetzt worden zur Entwesung von Kleidung. Aber Juden sind damit nicht... Das, natürlich nicht. Natürlich. Nicht? Und ich bin weit davon entfernt, die Juden als Läuse anzusehen, die man dann mit sowas umbringen könnte. Und man kann sie nennen, wie man sie will, wenn man sie am Ende umbringt. Schon gibt's. Okay. Bitte, Ben. Warum hat die RAF mit Ihnen gebrochen? Ja, wissen Sie, das war dann der öffentliche Akt. Monika Berdelich vor der Gerichtsverhandlung hat also die Ausschlusserklärung verlesen. Aber die Lösung von der RAF ist ein langer Prozess gewesen. Ich habe intern Dinge kritisiert. Zum Beispiel den Einsatz von einer Bombe im Springer Hochhaus in Hamburg. Ja? Und das hat nämlich gerade Zuwendung innerhalb der RAF eingetragen, obwohl jetzt rausgekommen ist, dass man deswegen Ulrike Meinhof ja richtig fertig gemacht hat, weil sie dafür verantwortlich gewesen sein soll. Und dann gab es also Prozesse. Für den Anschlag in Hamburg. Ja. Und dann gab es so Prozesse, wo ich ja aufgrund der Lektüre und klar gesagt habe, diese Gewalt bewirkt das Gegenteil, also muss man sie lassen, es ist ein falscher Weg. Und das führt dann natürlich zum Ausschluss. Und glauben Sie, Andreas Fader stünde heute auf Ihrer Seite? Ulrike Meinhof stünde heute auf Ihrer Seite, wenn Sie überlebt hätten? Also Ulrike Meinhof mit Sicherheit. Warum? Bei Mader, weil der ein sehr nachdenklicher und grüblerischer Mensch war und sich diesen Gedanken sicherlich geöffnet hätte. Das hatte er keine Probleme damit. Allen Gedanken nachzugehen und zu prüfen, was kann ich für die Wahrheit halten, was nicht. Bei Andreas Bader, das ist eine sehr komplexe Persönlichkeit, da habe ich also Schwierigkeiten, ihn einzuordnen. Er hatte sehr positive Seiten, die ich bewundert habe an ihm. Es waren aber auch Sachen, wo ich gesagt habe, das kann es nicht sein. Ne? Wo er heute stünde, weiß ich nicht. Waren Sie Feinde, bevor Sie ins Gefängnis gegangen sind? Waren Sie Feinde geworden, Sie und Andreas Bader? Nein. Überhaupt nicht. Was halten Sie eigentlich von Otto Schily, mit dem Sie ja früher auf derselben Seite stehen? Philipp, bei Otto Schily glaube ich an einen Persönlichkeitswandel. Negativer Art, verstehen Sie, das zeichnet sich schon in seinem Gesicht ab. Solange ich ihn kannte, habe ich ihn hochgeschätzt. Eine integre Persönlichkeit. Wir hatten gewisse Differenzen, aber das war nicht entscheidend. Und er war loyal. Wem gegenüber? Mir gegenüber, allen, die er in diesem Bereich vertreten hat. Und das sehe ich ihm hoch an. Auch Christian Ströbel. Obwohl, also er hat zum Beispiel den NPD dann verboten. Ja, ich sage ja, er hat einen echten Persönlichkeitswandel. Nicht so. Weil es war ein Zyniker geworden, Fouché. Ich war ein Machterhalt. Sicherheit für die Macht, für die etablierte Macht, nicht für die Selbstgenossen. Nicht? Und er hat sich diesem System voll und ganz übergeben. Mein Basal des Judentums? Ja, natürlich. Herr Ströbele, den haben Sie auch eine lange Biografie. Was, wie schätzt Sie den? Er wird sich wahrscheinlich dagegen wehren, aber ich schütze ihn einmal als einen Freund, der absolut im Kriege ist. Kontakt, haben die Kontakt? Nein, wir haben keinen Kontakt. Er war ja in meiner Kanzlei, nicht? Und da haben wir uns also etwas näher kennengelernt, wann immer wir uns per Sie vor einer Sache des wechselseitigen Respekts. Und dann hat er eben auch sich sehr eingesetzt, dass er heute ganz bestimmte Vorstellungen hat, die ich heftigst kritisiere. Multiethnische Durchmischung, die hält er für gut. Das ist das eine. Würde mich aber nicht hindern, ihn als Person weiter zu schätzen. Ist er ein Basal des Judentums? Sicherlich nicht bewusst. Er hat ja auch mal ein Fettnäpfchen getreten in Israel. Ja, aber er ist die Existenz des Staates. Also, beim Wahnsinn, was ich gerade über ihn gesagt habe, aufgrund meiner Erfahrung mit ihm, er glaubt an das, was er sagt. Und insofern ist er kein Vasall im subjektiven Sinne. Was er tut, geht in diese Richtung. Aber er tut es nicht mit Bewusstsein. Gerhard Schröder? Ja. Der ihm immerhin in schwerster Zeit noch die Zulassung als Anwalt sehr besorgt. Ja, das war, ich frage mich, wie ich ihn beurteile. Ja. Ja, ist ein außengeleiteter Mensch, der sehr davon abhängig ist, was Leute über ihn denken und sagen. Und das verdeckt seinen Persönlichkeitskern, der vielleicht positiv zu bewerten wäre, wenn er nicht diesen Zwängen im Publikum gut anzukommen, seine politische Rolle über das Fernsehen zu verkaufen, so ausgeliefert wäre, dass er nicht mehr frei hat. Ist er ein Versailles Feldjunge? Ja, mit Sicherheit. Er war es. Ob es jetzt noch ist, weiß ich. Was ist mit Angela Merkel? Ich meine, die kommt ja aus dem Osten, hat eine ganz andere Sozialisation, die ist erst seit 17 Jahren Bundesrepublikanerin. Wie schätzen Sie an? Also, jeder, der die Position als Bundeskanzler hat, wird, davon bin ich absolut überzeugt, von denen, die wirklich über Deutschland gesiegt haben, instruiert, was das für die heutige Politik in der Bundesrepublik heißt. Nämlich die Sicherung und weitere Durchsetzung der Kriegsziele. Und dann wird man ihnen sagen, ihr könnt wählen. Entweder ihr ermöglicht dem deutschen Volk was ich sage, aber zu verstehen geben, den schleichenden Übergang in die Auflösung nach Europa hin, dann ist alles wunderbar. Den Leuten geht's gut. Es sieht alles schön aus. Also, was wollt ihr mehr? Oder ihr entschließt euch, den Weg der Wiederbelebung des Deutschen Reiches zu gehen, und da haben wir Krieg. Also, dann werden sie sich entscheiden, und sie haben sich entschieden, und dann sind sie zwei Salben. Mit Bewusstsein. Einfach sagen, Herr Mahler, hat dann jetzt eine sehr impulsive Frage, aber kann es nicht einfach sein, dass die allermeisten Menschen das Deutsche Reich überhaupt nicht mehr interessiert? Also, ja, so wie weder die Leute, die Sie als Vasallen bezeichnen, noch die Leute, die Sie als die Fremdherren bezeichnen. Nur noch mal ganz krass. Aber Hitler, mal so wie er heute dargestellt wird, wird von den meisten Menschen abgelehnt. So wie das Deutsche Reich dargestellt wird, wird es von den meisten Menschen abgelehnt. Aber sie lehnen ab aufgrund einer Täuschung. Wir leben im Zeitalter des Betruges. Und das ist das, was entscheidend ist. Irrelevant geworden. Ja? Möglicherweise ist es irrelevant geworden. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, unsere ganze Freiheit hängt davon ab. Unser Leben wird letzten Endes davon abhängen. Das heißt, und das ist auch leicht zu vermitteln. Nur wenn man sagt, das ist der Teufel und die Leute klären muss, dann sagt, Gottes Willen da weg. Weißt? Und da ist natürlich der Punkt, wo wir ansetzen und sagen, nee, das war ganz einfach. Das Gute wird nie irrelevant. Na? Für den Deutschen wird das Gute nie irrelevant. Was ist die das Freiheit gut? Schon gerne. Die Freiheit. Ist das gut? Die Freiheit. Nicht bestimmt zu werden. Anstrebt. Immer angestrebt hat. Was sie? Was hat das Deutsche Reich gemacht? Das Gute. Die Brechung der Zinsknechtschaft. Die Brechung des jüdischen Meinungsmonopols. Die Darstellung des jüdischen Geistes als die Kardinale. Ja, alles Negativdefinitionen. Ich würde so gerne Lorena, positiv. Was ist das Gute? Was die mir gerade beschreiben, ist das Böse. Sinnersprache. Was ist das Gute? Ich unterstelle sogar, dass Sie der Auffassung sind, dass Sie das Gute wollen. Nur was für ein Gute ist, was anderes. Sie wollte gerade ansetzen, dann kamen Sie und haben gleich 4 Punkte gesagt, was Sie brechen wollen. Und das sind immer die Juden. Geschenkt. Mich interessiert einfach, Sie müssen doch aus eigener Lust das funktionieren können, nicht nur aus der bösen Lust, in Anführungsstrichen, wie das Judentum beinfahren. Was ist das denn? Das Gute kann sich nur entfalten, wenn man verhindert, dass das Böse ist, weiter in Schach hält und unterdrückt. Aber wie verhindern Sie Menschen, die mich... Ich lebe, ich atme, ich werde weiter tun und sagen, was ich will, und andere Ausländer, wie verhindern Sie mich? Also, nein, wie denn? Die Wahrheit wird Sie verhindern. Aber gut, aber das... Wenn man Sie erkennt, was Sie sind, aha, dann werden Sie Ihre Macht verlieren. Sie kennen das deutsche Märchen vom Rumpelstilzchen. Ja. Wenn man Sie beim Namen... Und jeder weiß... Verlieren Sie Ihre Macht. Jeder. Jeder weiß, was Sie sind und wer Sie sind und was Sie sagen. Jeder. Herr Friedmann. Jeder weiß. Aber so, egal auf welcher Seite er steht. Hätte ich doch danke Ihnen. Das finde ich ja ganz. Das hatte ich je gedacht, dass. Egal auf welcher Seite er steht. Ich finde das unglaublich. Ich meine, hätte ich doch nie gedacht. Ja. Echt? Dann hat das Gespräch doch was gebracht. Na, aber hallo, jeder. Mir hat es auch was gebracht, Herr Friedmann. Mein Gott. Weil ich habe nämlich jetzt Zweifel bekommen, dass die Juden so große Macht haben. Weil sie haben ja gesagt, sie haben. Ja, wissen Sie warum, Herr Friedmann? Weil sie ja ihre Besuche bei Zwangsprostituierten, vielleicht nicht so groß breit gedreht worden, was? Die sind also sehr breiter getreten als groß, kann kaum was passiert sein. Aber wissen Sie, ich habe jedenfalls keinen Raubmord begangen und keinen Raubüberfall begangen. Man würde auch niemals Menschen töten. Aber ich komme auf eine Frage zurück. Ahmadinejad für Sie. Das ist der Präsident des Gottesstaates und der Republik vom Iran. Und das ist ein Staatsmann, der den Mut auch gebracht hat, als erster in dieser Position und in dieser Klarheit zu sagen, dass der Holocaust ein Mythos ist und der gesagt hat, Israel muss als Staat von der Landkarte verschwinden. Wie beides unterstützen Sie, Paul? Voll und ganz. Der sagt auch, dass er Israel notfalls mit militärischen Mitteln vernichten wird. Hat er das gesagt? Warum, wo, bitte? Hat er ein mal gesagt. Ehrlich gesagt, bringe ich kein Zitatspiegel mit. Ne? Aber erst so mal. Ja. Israel, das ist ein Raubgebilde, ist noch kein Staat. Mhm. Sie eignen sich ein Territorium an, das ihnen nicht... Muss sie, ich bin nicht Israel, ich bin deutscher Staatsbürger. Ja. Wie Sie. Schnappt sie mich eigentlich? Nein, Herr Putin, das ist ein Irrtum. Schnappt sie mich? Sie sind kein deutscher Staatsbürger. Ich bin kein deutscher Staatsbürger. Ach, ich bin kein deutscher Staatsbürger. Nein, sind Sie nur, warum nicht? Weil die Staatsbürger, sie sind nicht in Deutschland geboren, sie sind nicht von deutscher Familie, also von deutschem Blutes. Sie sind nach Deutschland gekommen und haben hier vielleicht den Pass der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der deutsche Staat. Die deutsche Staatsangehörigkeit kann nur verliehen werden vom Deutschen Reich. Das ist seit dem 23. Sie sind auch kein deutscher Staatsbürger. Ja, wieso? Ich bin als Deutscher geboren. Haben Sie ein Dokument über Ihre Staatsbürgerschaft beim Deutschen Reich? Haben Sie einen Pass? Das passt. Sie ist doch auch nicht geboren. Wir haben eine Geburtsurkunde. Aber er weiß schon, dass Ihr Blut in alles so drin hast. Ist nicht, das also, Blut? Weiß man doch nicht. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen jüdischen Großvater. Lass uns mal ein bisschen Gedanken zu Ende führen. Sie konnten gar nicht Deutscher werden. Echt, ne? Weil soll das vielleicht, wenn Sie einen jüdischen Großvater hätten? Würde Sie das berühren im Sinne, dass das etwas Negatives wäre, wenn es sich herausstellt, Sie haben einen jüdischen Großvater? Das wäre eine reine Spekulation. Warum soll ich mir... Weil wir dauernd spekulieren über das Deutsche Reich. Eine größere Spekulation als das Deutsche Reich. Das wird so ganz mit Realität. Ja. Würde es Ihnen das ausmachen, wenn sich herausstellt, dass Ihr Großvater jüdisch ist? Oder Ihre Großmutter? Das kann doch nicht irgendwas jetzt negativ empfinden, was nur schicksalhaft bestimmt, dadurch, dass ich der Sohn einer bestimmten Person bin, die die und die und die rassischen und nationalen Merkmale hat. Und ich habe es schon mal gesagt, was immer ich wäre, ich würde so aus meiner heutigen Sicht mich bemühen zu erkennen, was meine Aufgabe ist. Und danach handeln. Und das ist jeweils unterschiedlich. Als Jude habe ich eine andere Aufgabe als Deutscher. Das heißt, für Sie ist es undenkbar, dass es einen deutschen Juden gibt? Es gibt Juden, die hatten die deutsche Staatsangehörigkeit oder den Reich erworben. Die habt ihr umgebracht, okay. Nein, Moment mal. Wo sind denn die vielen Juden, die plötzlich hier kommen und wieder Gutmachungsansprüche gestellt haben, weil den Grundstück wieder wohl? Naja, nur habe ich so genommen, warum sind? Was? Die haben einfach alle umgebracht, das stimmt. Aber nochmal die Frage. Was Sie hier unterstellen, das Deutsche Reich hat die Juden nicht systematisch in dem Sinne umgebracht. Es sind Juden zu Tode gekommen. Es sind auch Juden hingerichtet worden. Das reicht, ja? Gut. So. Wie verabschieden Sie sich, so wie Sie reingekommen sind? Oder wie ist die Abschiedsgruß? Ich meine, die Eingangsgruß habe ich ja jetzt mitbekommen. Wie verabschiedet sich ein deutscher Reichsvertreter? Liebe Sie wohl. Ah, früher hat man immer wieder Heidetzer geschrieben, ne? Weiß ich nicht. Ne? Dankeschön. Ja. Haben Sie noch mal Termine in den nächsten Wochen? So. Am Oktober. Ja, da kann ich nicht. Langweilig. Das ist ja das Gerichtsverfahren. Ja, also, das habe ich dann Termine. Machen Sie keine Vorträge mehr, ne? Sicherlich. Aber da werde ich eingeladen unter Bedingungen, die den Verhältnissen hier unserem Land entsprechen. Es geht mehr oder weniger vertraulich, vielleicht sogar konspirativ. Und ich glaube nicht, dass ich da also sagen kann. Sie haben, Moment. Also ich weiß, es gibt ja nur Nazi-Treffen, die sind auch ganz offiziell. Und gibt's überhaupt nichts mehr, wo Sie auftreten? Also wissen Sie, die Partei hat sicherlich die Vorstellung, wenn ich offiziell bei der Parteiveranstaltung auftritt, ist damit wieder ein Verbotsgefahr begibt. So ist die Einschätzung. Das heißt, Sie bedrohen momentan die Realität der Epidemie mehr als umgekehrt? Ja, die Epidemie bedroht meine Realität. Ja, dann haben die Leute wirklich Angst, dass sie radikaler sind als die NPD? Nicht Angst, aber sie nehmen das ins Kalkül und verhalten sich politisch in dem Interesse, in die Parlamente zu kommen. Und sagen, das wäre kontra, oder? Ja, gut. Wart uns schon nur den Staat. Naja, alle, es gibt ein paar Leute, die in den Parlamenten sitzen, die sagen, würden sie nicht sagen würden, oder? Ja, es gibt ein paar Tensionäre. Freier Staat übrigens gewählt im Parlament, ne? Immerhin sitzt die NPD im Parlament. Aber das weiß ist auch, ja, das ist auch wieder jüdisch, ne? Ja, ja. Gleichzeitig wird es geprügelt, immer mit der Autokolle. Ja, ja. Das ist doch alles. Da müssen kleine Leute noch getraut sind, zu sagen, wir sind doch ein freier Staat. Ja, ja. Ich ein. Geschickt ist das. Ja. Das ist geschickt. Das habe ich den Juden. Dagegen, Sie sollen Jude werden, dann lernen Sie alle unsere Tricks. Und ich sage, die werden nur sagen. Mein Befehl ist, die wollen und sie wollen sie nicht mit Jüden werden. Sie werden nicht mit Jüden werden. Sie sehen ja außer dich. Das ist so mein Befehl. Glaube die mir. Lass du dich glauben, wird sie zum Rabbiner. Vielleicht wird das so die letzte Phase ihres Lebens, wo sie wirklich entzünden werden. Ne? Dann war es das. Aber sie würden alle Tricks lernen. Das, eigentlich müssten sie, ja, war das nicht früher so der Marsch in die Institution? Das war doch nur ihre Position. Nein, diese Position habe ich immer kritisiert. Das war für die Dutzte. Wir waren im Rennen, aber dann nicht in allem ein. Mhm. Ja? Und wenn ich das töte, was ich jetzt mir so vorsage, als für den Rest passiert, dann würde ich sagen, nicht gescheitert. Mhm. Ich bin nicht gescheitert, wenn ich mich jetzt wieder denke, ich drücke und bleib lebenslänglich. Mhm. Solange so nicht der Meinung sind, dass man jemanden umbringen soll, weil es der sagt, wenn wir schon jemanden dann umbringen, kommen sie ins lebenslang ins Gefängnis. Wenn das tun geschieht, ist immer das, was gefällt. Ich glaube, das sieht Erfahrung, ne? Gab wie viel. Und ich glaube, jetzt, ja, vielleicht 10 Jahre vor mir, ich bin 72, das wäre dann eben lebenslänglich. Mhm. Vielleicht für sie eine Genugtuung, für mich ist das nicht lieb. Aber Herr Friedmann, wissen Sie, was das Schöne ist? Wir haben da keine Tricks nötig. Wir brauchen die jüdischen Tricks nicht lernen. Das stimmt. Wir haben keine Tricks nötig. Das stimmt. Wir haben Hitler. Wir müssen. Wir haben Hitler. Ja. Das wäre sehr, so das wäre von Hitler. Wir haben Hitler zum Essen und wir wollen das nicht tun. Ja, haben. Ja. Ja, aber das ist zum größten Nationalismus der Bremen-Vorzeit. Ich schütte deine Bremen, das ist ein Stellvermeldes. Ja, ich bin der Gnade. Ich sage nicht, weil ich mit meinem Finger kurz die Bremen brauche. Nein, aber das ist ja, wenn ich mit dem Hohen Leben und dieses Haus erst so verschwinden. So wie, die jüdische Menschen, bei Deutschland, sind in Brennpazzi. Die Brennen, die haben wirklich ein Böse, die haben wirklich ein Böse, die haben wirklich ein Böse, Nein, stimmt. Achso, wo sind da nur Spampatie, glauben Sie? Ja, ja. Oder wenn du Spampatie beginnen sollten, bewusst versuchen. Richtig, ja. Ich bin ja, das nimmt sie ja ernst. Ich weiß so wenig, wie sie ja ernst nimmt. Herr Friedmann, Sie wissen gar nicht, was ernst ist. Das stimmt. Gut, dass Sie es sind. Sehen Sie, das wäre für mich nicht die Frage der Kompatibilität, wenn wir gemeinsam auf einem Weg wären. Aber das ist schon sehr aussagekräftig. Das hört mich eigentlich auch. Free audio post-production by Alphonic.com.